Es waren erschreckende Bilder, die eine Lokalzeitung über Twitter verbreitet hatte. Am Rande einer Gelbwesten-Demo im nordfranzösischen Rouen schlägt und tritt ein Mob auf Sicherheitsleute ein, die ein Kamerateam des französischen Fernsehsenders LCI schützen sollten. Das Team selbst hatte sich gerade noch vor den Demonstranten in Sicherheit bringen können. Ein Einzelfall? Mitnichten, beklagt François Pitrel, Sprecher des Journalistenrates beim französischen Informationssender BFM-TV. Wir hatten mehrere Fälle tätlicher Angriffe auf Journalisten. Wir haben bei der Polizei mittlerweile etwa 10 bis 15 Anzeigen erstattet, wegen physischer Angriffe auf Journalisten. BFM-TV ist aktuell der Informationssender in Frankreich. Nachdem die Gewalt bei Demonstrationen der Gelbwesten in Paris eskaliert war, waren die Reporterinnen und Reporter im Dauereinsatz, berichteten manchmal pausenlos live von besetzten Kreisverkehren, von Demonstrationen aus Versammlungen der sogenannten Gelbwesten. Praktisch von Beginn an sei den Kolleginnen und Kollegen dabei teils offener Hass entgegengeschlagen, berichtet François Pitrel. Ein radikalisierter Teil der Protestierenden denkt, dass die Medien Teil der Probleme sind, die den Franzosen im Alltag begegnen. Sie glauben, dass die Medien für die Regierung seien, was völlig falsch ist, denn die Regierung wiederum wirft uns vor, wir würden zu viel über die Gelbwesten berichten. Eine der wichtigsten Forderungen der Gelbwesten lautet, dem, was sie als le peuple, das Volk, verstehen, die Herrschaft im Lande zurückzugeben. Politiker und Medien werden beschuldigt, gegen dieses vermeintliche Volk zu arbeiten, was aus Sicht eines radikalen Teils der Bewegung Gewalt gegen sie rechtfertigt. Arnaud Mercier hat die Bewegung der Gelbwesten von Anfang an eingehend beobachtet. Der Soziologe und Medienspezialist ist überzeugt, dass bei allen Anfeindungen gegenüber den Medien durch Teile der Gelben Westen am Ende beide Seiten vom spannungsgeladenen Verhältnis profitieren würden. Die Bewegung der Gelbwesten ist zunächst außerhalb des klassischen Medienraumes entstanden, dann haben die Medien über sie berichtet und das hat quasi wie ein Booster für die Wahrnehmbarkeit und Mobilisierung gewirkt. Gleichzeitig ist BFM-TV erstmals in seiner Geschichte der zweitstärkste Sender Frankreichs im Nachmittagsprogramm geworden und hat einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. Der Wissenschaftler hat sich intensiv mit der Rolle sozialer Medien bei der Entstehung und Verbreitung der Gelbwestenbewegung beschäftigt. Insbesondere die Nutzung von Facebook habe die Protestbewegung massiv verstärkt und zur Radikalisierung beigetragen, so sein Urteil. Facebook hat in seinem Algorithmus die Wertigkeit medialer Informationsinhalte stark gesenkt, zugunsten vor allem der Inhalte von Freunden und Gruppen. Dadurch wurden die Gelbwesten deutlich sichtbarer. Mittlerweile würden sich die Gelbwesten wie in einer Blase bei Facebook ständig gegenseitig bestärken und dabei teilweise bewusst manipuliert. Mit Kritik oder geprüften Fakten würden sie in dieser Blase dagegen kaum konfrontiert, so Arnaud Mercier. Eine noch weitere Radikalisierung eines Teiles der Gelbwesten auch gegenüber den Medien sei daher nicht ausgeschlossen, fürchtet der Forscher.